Cosmic Gate bei Sunshine Life Maximal. Und es gibt nachher noch Maxis zu gewinnen, nämlich einmal Cosmic Gate Different Concept Part 1 und es gibt Part 2, der definitiv noch nicht und Part 2 noch nicht veröffentlicht ist. Der ist noch nicht veröffentlicht und den kriegt er heute speziell nur bei uns im Laufe der Sendung. We'll be right back. dance with me, move your body, your life to beat. move your body, your life is beat. We'll be right back. Bei Maximal auf Sunshine Live. Noch bis 24 Uhr und es gibt auch was zu gewinnen, nämlich 4 Maxis im Doppelpack. Und die Frage wird nicht einfach werden, aber auch nicht so schwer. Maximal. Tomorrow. tomorrow. If we try to recapture it, we will only lose tomorrow. Thank you.